halte und mit dir walte, wie man ein Auge zärtlich hält. Ich will mich halten und mit dir walte, wie man ein Auge zärtlich hält. Ich will dich halten und mit dir walten. Ich will dich halten und mit dir walten. Ich will dich halten und mit dir walten, wie man ein Auge zärtlich hält. Ich will dich halten und mit dir walten, wie man ein Auge zärtlich hält. Dein Erhöhen, mein Heil und Wohlergehen, auf Marmorsäulen aufgestellt, auf Marmorsäulen aufgestellt. Ich habe dein Erhöhen, mein Heil und Wohlergehen, auf Marmorsäulen aufgestellt, auf Marmorsäulen aufgestellt. Dein Heil und Wohlergehen auf Marmorsäulen aufgestellt. Auf Marmorsäulen aufgestellt, auf Marmorsäulen aufgestellt, auf Marmorsäulen aufgestellt. Und mit dir walten, wie man ein Auge zärtlich hält. Ich will dich halten und mit dir walten, wie man ein Auge zärtlich hält. Ich will dich halten und mit dir walten. Ich will dich halten und mit dir walten. Ich will dich halten und mit dir walten, wie man ein Auge zärtlich hält. Ich will dich halten und mit dir walten, wie man ein Auge zärtlich hält.